Hillary Clinton, Donald Trump. NBC's Lester Holt moderates the first presidential debate. In wenigen Stunden beginnt das erste Fernsehduell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Und noch selten lag ein derartiger Druck auf den Präsidentschaftskandidaten wie diesmal. Emotionalität und Faktenkenntnis scheinen sich dabei gegenüberzustehen. Und wem dabei dieses Format entgegenkommt, darüber möchte ich jetzt mit der Kommunikationswissenschaftlerin Christina Holz-Bascher sprechen. Guten Abend, Frau Holz-Bascher. Guten Abend. Fernsehen ist ja per se eigentlich eher ein Medium, das auf Emotionen setzt. Hat denn da eine eher rational argumentierende und politikerfahrene Kandidatin wie Hillary Clinton überhaupt eine Chance gegen so einen unkontrollierbaren, aber vielleicht auch deshalb sehr unterhaltsamen Kandidaten wie Trump anzukommen? Das ist bestimmt ein Problem für Hillary Clinton, denn nur Sachkenntnis und nur Vernunft, anständiges Argumentieren ist langweilig. Wir warten ja bei diesen Konfrontationen eigentlich darauf, dass es Zoff gibt, dass der eine oder andere sich aus sich herausgeht, denn erst dann wird die Sache spannend. Und wir erleben ja seit Monaten, dass Trump ausfällig wird und auch ganz gezielt Aufregung verursacht. Also hoffen wir, dass er das diesmal auch tut. Ist das denn auch das, wofür diese TV-Duelle in Amerika stehen? Also das, was die Zuschauer, die ja diesmal in Rekordzahlen erwartet werden, was sie davon erwarten? Allein, dass Rekordzahlen erwartet werden, zeigt schon, wir setzen alle darauf, dass Trump irgendwie daneben greift, so wie er das ja in der Kampagne bisher schon getan hat. Er schreckt ja auch vor persönlichen Attacken nicht zurück, also das verspricht spannend zu werden. Die Debatten sind natürlich nicht dafür eingeführt worden, sondern eigentlich soll es ja darum gehen, dass die Kandidaten ihr Programm, ihre Ziele vorstellen. Aber das alleine wäre langweilig. Die Debatten kriegen ihr Publikum in erster Linie eben durch die Spannung, dass hier irgendetwas passiert. Und das sind auch die Debatten, die uns in Erinnerung geblieben sind aus früheren Jahren, wo irgendetwas schiefgegangen ist. Und das ist das, was sich dann im Gedächtnis einbrennt. Wie hat sich denn die Bedeutung dieser TV-Duelle durch soziale Medien verändert? Denn da wird ja auch ganz viel an Emotionalität und eben Unkontrollierbarem inzwischen im Internet abgehandelt. Ganz gewiss, die sozialen Medien haben ja das Geschäft insgesamt sehr stark verändert, also sowohl die Politik wie auch die mediale Berichterstattung. Und die sozialen Medien werden jetzt auch genutzt, um während des Duells schon Bewertungen rauszulassen, Interpretationen nahezulegen. Das war schon immer das große Ziel der sogenannten Spin-Doctors, die Wahlkampfberater, die früher nach den Debatten in die Vorräume gegangen sind, mit den Vertretern der Presse gesprochen haben und versucht haben, denen klarzumachen, mein Kandidat hat das Duell gewonnen. Und dann wurde da gehofft, dass das weiter vermittelt wird ans Publikum und sich in den Wählerstimmen dann auswirkt. Heute setzt das viel früher ein. Noch während die Debatte läuft, gehen die Tweets raus und man versucht sofort zu bewerten, wenn ein Kandidat etwas gesagt hat und gleich die Interpretation nahezulegen und möglichst schnell festzusetzen, wer hier der Sieger und wer hier der Verlierer ist. Und das ist ja tatsächlich quasi ungefiltert zu sehen. Also das ist ja andererseits eben, obwohl diese Emotionalität da eine wichtige Rolle spielt, ein sehr reduziertes Format. Das heißt, man sieht ganz glasklar, wer sich wie körperlich verhält, wer sich verhaspelt, wer irgendwie mal blank ist. Wie halten die Kandidaten denn so einen Druck überhaupt aus? Die üben. Also wir haben es von Hillary Clinton gehört, dass sie schon fast 4 Wochen wohl sich vorbereitet und sie übt dann dieses Format. Da gibt es dann jemanden, der den Trump spielen muss und sie entsprechend angreift. Und das wird eben ganz klar alles einstudiert. Diese Debatten sind ja auch bis ins Feinste abgesprochen. Also da wird nichts dem Zufall überlassen. Da dafür sorgen, die Berater der beiden Kontrahenten. Von Trump heißt es, dass er sich nicht vorbereitet, dass er gerade auf den spontanen Auftritt setzt. Ob das stimmt, können wir natürlich nicht prüfen. Da könnte dann gerade auch die Hoffnung auf ein bisschen ausfällig werden und ein bisschen Spannung liegen, wenn Trump tatsächlich da unvorbereitet in die Debatte geht. Was denken Sie denn, welche Rolle es spielen wird, auch bei der Bewertung dieses TV-Duells, dass Hillary Clinton eine Frau ist, wenn man dran denkt, wie Angela Merkels schwarz-rot-goldene Halskette damals kommentiert wurde, scheint das ja immer noch irgendwie ein wichtiges Merkmal zu sein. Unbedingt. Das spielt eine große Rolle. Es gilt eigentlich bei solchen Auseinandersetzungen, wie wir sie dann heute Nacht erleben, dass Trump aufpassen muss, denn er kann eigentlich Hillary Clinton nur schwer direkt angreifen, weil das sehr leicht als unfair empfunden wird. Das gilt eben in solchen Auseinandersetzungen, wie wir sie ja eben auch in Deutschland gehabt haben, ein Nachteil für die männlichen Bewerber. Allerdings scheint das Trump ja nicht zu stören. Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen. Es hat ja auch in den Vorwahlen schon Debatten gegeben, wo er durchaus auch weibliche Kandidaten schon angegriffen hat wegen ihres Aussehens. Also das spielt unbedingt eine Rolle. Hillary Clinton steht als Frau aber hier auch unter Druck, weil Frauen immer diese zwei Seiten zeigen müssen. Sie muss also auf der einen Seite sich natürlich kompetent zeigen. Sie muss sich hart genug geben für den Job einer US-Präsidentin, die ja den Finger an der Atombombe hat. Aber was ihr auch 2008 in der Auseinandersetzung mit Obama schon Schwierigkeiten gemacht hat, sie gilt als kühl, um nicht zu sagen als unterkühlt. Sie muss also deshalb auch es irgendwie schaffen, Sympathie zu erzeugen, ein bisschen Wärme zu zeigen, ebenso wie man es von einer Frau erwartet. Die Kommunikationswissenschaftler Christina Holzbascher, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.